Das indische Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Il-sung wurde am 27. Juli im Gebäude des All-Indischen Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft, das tschechische Gedenkkomitee zum 22. Todestag vom großen Genossen Kim Il-sung am 28. Juni in Prag und das Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung am 29. Juni in der Zweigstelle der Region Primorsk der Jungen Garde, einer allrussischen Gesellschaftsorganisation der Partei Einiges Russland, gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, anlässlich des 22. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung verschiedene Gedenkveranstaltungen durchzuführen.